Hallo und herzlich willkommen zum Podcast UFO 2016 mit Stefan Tietze. Hey, wie geht's euch da draußen? Seid ihr gut drauf? Ich bin gut drauf. Florentin ist am Start, Stefan ist am Start und wir haben heute Spaß, wie ich euch das sag. Ich kann es nicht zurückhalten. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss es jetzt schon sagen. Wir waren gestern auf dem Comedy Fest 2016. Heute der große Comedy Preis 2016 Recap. Wir lassen den Abend, wir durchleben den Abend mit euch nochmal neu, würde ich sagen. Einfach um die ganzen Erlebnisse mit euch zu teilen. Das war wieder herausragend. Dieser Abend ist so, der ist so voll gespickt mit tollen Ereignissen. Immer. Also für jeden Comedy Freund ist das wirklich ein Hochgenuss. Ein 17-Gänge-Menü, wo man am Ende sagt, ach, jetzt bin ich aber satt. Jetzt will ich für ein Jahr lang nichts mehr essen. Richtig. Und vor allem nicht in Deutschland. Würde auch nicht mehr lachen. Ich habe seitdem auch nicht mehr gelacht. Nee. Es war eine Menge los. Wir haben eine fantastische, viele Leute angesprochen, die vielleicht in den Podcast kommen können. Ihr dürft euch also in den nächsten Folgen auf Promi-Alarm freuen. Ja, Promi-Alarm, aber nicht im positiven Sinne. Sondern also meistens in so einem, Mal gucken. Es ist eher so eine Art Promi-Jumpscare. Aber es kommen viele Promis plus ironisch. Also wir laden viele ironisch ein. Ja. Wie meinst du Jumpscare? Ja, eher so ein, und hier ist Ralf Schmitz! Ja, und dann sind erschrocken, was, in meinem Podcast? Ja. Ja, es wird echt ein bisschen seltsam, glaube ich, in den nächsten Wochen. Aber es wird merkwürdig, dass wie man so eine Party und dann die nächsten Tage merkt man, dass ein paar Gäste immer noch da sind. Irgendwie, dann hast du immer noch so DJ Bobo im Schrank oder sowas und du räumst auf und hast dann irgendwie Celine Dion unterm Tisch und denkst dir, Leute, komm. Also, komm, aber Celine bleib. Also, ja. Aber das Ding ist, Ich habe gestern, was ich nie wollte beim Comedy Preis, es ist mir wirklich unangenehm auch, ich habe eine Visitenkarte bekommen von so einem Promoter-Typen, so einem Manager von mehreren, der Manager von verschiedenen Leuten, unter anderem Max Giermann und so ein Scheiß und Bastian Pastewka. Oh ja. Und der hat mir so eine Karte gegeben, weil ich dem das Projekt vorgestellt habe. Und er meinte, ja cool, die können alle mal zu euch kommen. Und hat mir dann so eine Karte gegeben, so mega old-fashioned. Warum gibt man noch Karten, wenn man einfach E-Mail-Adressen geben kann? Das Tolle ist, bei Podcasts kann man ja ohne weiteres einfach bluffen. Wenn man sagt, okay, unser Podcast wird von 500.000 Leuten gehört, kann das keiner falsifizieren. Niemand kann es überprüfen. Niemand. Schlicht niemand. Nicht mal wir wissen, wie viele Leute uns hören und wir können einfach behaupten, was wir wollen. Und gerade diese ganzen Oldschool-Manager, diese ganzen Leute, die ihre Leute verschachern, keine Ahnung davon. Leute, die Visitenkarten verteilen, würden niemals dahinter kommen, ob wir lügen oder nicht, beim Podcast zuhören. Ja. Aber das war echt strange. Da habe ich dann meinen Anzug getan, so businessmäßig, oben in diese Tasche. mit dem ganzen Schokobomb-Papierchen drin. Wo der Knopf noch zu war und so ganz. Und doch, das Problem hatte ich gestern auch, ja. Und diese ganz, und so Knickknacks noch drin waren, das war echt ein bisschen unangenehm. Mhm. Aber die Karte habe ich mir dann raus, war Krümel dran. Aber ich glaube, da ruhig mal an bei der Nummer. Wir sind dort im Podcast-Studio, wir sind wieder umgezogen, wir haben ein neues, wurde uns ein Podcast-Studio gebaut. Das ist jetzt schon das mega professionell. Fünfte Studio, in dem wir aufnehmen. Mega, also mega professionell, also wir haben auch so Dinger, so Arme, die uns, wo man das Mikrofon sich so zu sich ziehen kann, aber der Ort ist nicht so clever gewählt. Also das ist direkt neben der Küche und auch keine Wand quasi. Neben dem Maschinenraum, ja. Das heißt, gleich geht vielleicht so ein Motor an und dann haben wir ein Problem. Aber naja. Ich habe mir halt mal Gedanken gemacht über das Thema Comedy-Preis. Ne? Weil Comedy-Preis natürlich ist eine Farce, ne? Müssen wir überhaupt nicht drüber reden, kompletter Schwachsinn. Eine Farce. Aber die Frage ist, könnte man denn einen vernünftigen Comedy-Preis machen? Und dann habe ich mir überlegt, warum. Und die Antwort ist ja. Also. Ich weiß nicht. Also es gibt jetzt zum Beispiel Filmkritiker, wo man einfach sagt, okay, die machen selber keine Filme. Deren Job ist es, Filme anzuschauen und alle Filme zu kennen und dadurch und auch durch die Theorie und sowas. Also du willst einen Haufen Stefan Schwiers hinsetzen. Ja, die Frage ist, die Comedy-Kritiker brauchen, die aber halt dann alles kennen. Aber das ist eher schwer vorstellbar, Comedy-Kritiker. Wahrscheinlich, weil es dann irgendwie doch noch zu subjektiv ist. Und, aber man sagt, Film ja tendenziell eher auch. Da geht es ja auch um Humor, schon Film, da Theorie und die Geschichte und wie sie das entwickelt Comedy-Theorie, Unterhaltungstheorie gibt es auch alles. Naja, weiß ich nicht. Irgendwie, also warum gibt es denn keine Comedy-Kritiker? Warum keine ist es denn kein Thing, dass man akzeptiert, okay, der Marcel Reich-Ranitzky, der Comedy-Szene. Nein, sie heißen noch nicht so. Das sind dann Fernsehkritiker oder also so ein Hans-Hoff-Typen. Das sind im weitesten Sinne, glaube ich, die Comedy-Kritiker. Aber ich fühle mich von dem nicht vertreten. Ich würde auf dessen Meinung nicht viel geben. Wenn der sagt, hier irgendwie Knallerfrauen ist gut, dann sage ich, ja. Wobei ich gestern sagte, ich hätte Comedy-Kritiker gefunden, nämlich Comedians selber. Weil das ist die schlimmste, erdenkliche Möglichkeit, eines Publikums für Comedy-Veranstaltungen sind nur Komiker. Ein Meer aus Komikern mit ihren bunten Frisuren, mit den lustigen Blumen, wo Wasser rausspritzt, mit den lustigen großzugroßen Schuhen. Und dann steht da so ein Max Giermann auf der Bühne, rackert sich den Arsch ab, um eine Pointe zu bekommen. Und niemand lacht, weil alle versessen darauf sind, selber eigentlich da oben zu stehen. Und das Problem ist halt, dass es in Deutschland so wenige Comedians gibt. Es gibt halt irgendwie 6 Comedians, von denen sitzen 4 in der Jury. Das heißt, das Ganze ist halt irgendwie schon ein bisschen sinnlos. Und da fängt es, glaube ich, an mit unserem großen Recap. Punkt 1. Dieter Nuhr ist der Jurypräsident und er hat gestern 2 Preise gewonnen. Mhm. Und ich habe gehört, das läuft so ab. Also, die treffen sich morgens am Tag des Preises, trifft sich eine auserlesene Jury aus Leuten aus der Comedy und aus Produktionsfirmen und so weiter. Und die sind in Auftrag von RTL und Brainpool, passiert das. So. Man kann sich also schon fragen, warum gewinnen so viele Brainpool- und RTL-Formate? Aber geschenkt. So, dann sitzen da Leute und Dieter Nuhr ist der Jurypräsident seit Jahren. Und dann reden die über die Formate, die nominiert sind. Und dann entstehen halt so Gespräche. Und wir haben auch ein paar Insider, die berichtet haben, wie das dann abläuft. Und das ist echt lustig, weil die reden dann über die Formate und ziehen auch darüber her und so. Und dann meinte ein Kollege von uns, dass er jemanden kennt, der schon mal da drin saß, der dann irgendwann sich in der Situation wiederfand, wo über sein Format massiv gelästert wurde. Und er meinte dann irgendwann so, hey, sorry, ey, ist ja okay, wenn ihr es nicht gut fand, aber könnt ihr bitte aufhören, ich habe das Format betreut als Redakteur, könnt ihr bitte aufhören, das so niederzumachen. Und dann meinten die, ja, okay. Und dann hat er gewonnen. Ja. Sein Format hat gewonnen. Und das war das Format, wo er gesagt hat, bitte hört auf, es niederzumachen. Und das ist der Comedy-Preis in a nutshell. Das ist schon extrem merkwürdig, weil es halt auch wirklich am Tag davor von sehr wenigen Menschen in so einer subjektiven, schnellen Sache entschieden. Und man hat auch bei so Sachen, bei so Familie Braun hat gewonnen, zum Beispiel gewonnen gegen das Lachen der anderen und gegen Ponyhof, gegen durchaus anschaubare Sendungen haben die gewonnen, wo man sich, und Familie Braun ist schrecklich, wo man sich wahrscheinlich auch denkt, so, ah, okay, Anti-Nazi, Toleranz-Botschaft, okay, komm, lass uns das nehmen. Mit der Geschichte. So, wo einfach alle sagen, das ist scheiße. Mit der Geschichte, wie du, jetzt muss ich kurz den Abend spoilern, wie du am Ende Familie Braun den Comedy-Preis geklaut hast. Das ist ein anderes Thema. Finde ich eigentlich ziemlich lustig, dass du das gerade, du siehst nicht ein, dass sie den gewinnen und willst ihn selber klauen. Der Comedy-Preis zum Thema Innovation. Ich finde, wenn wir was verdient hätten, dann den Comedy-Preis für Innovation. Ja. Ach, seltsam. Das ist wirklich merkwürdig. Aber auch ansonsten, also was wir da gesehen haben an Moderation und Laudation, man hat wirklich das Gefühl, wir bewegen uns wieder zurück. Ja, oder vor allem, also wirklich, da waren auch, also das, man muss das nicht so groß nachhalten, aber auch dieser Sexismus und diese Frauenfeindlichkeit in fast jeder einzelnen Moderation war wirklich erdrückend. Da hattest du wirklich dann Leute da, die gesagt haben dann, ah ja, es ist ja nur ein Vorurteil, dass Frauen nicht lustig sein können. Das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, habt ihr mal eine beim Einparken zugeschaut? Und der einzige Pointe davon war dann nur noch zu sagen, ah, jetzt habe ich ja mit meinem Gag über die Frauenfeindlichkeit habe ich ja jetzt irgendwie Leute dazu bewegt, darüber nachzudenken. Und das war's. Aber das ist nicht so. Und es ist einfach von vorne bis an ein Frauenfach. Dass halt immer noch diese leicht bekleideten Frauen auf die Bühne kommen und ihnen die Preise geben und trotzdem alle wirklich in der wo dann in das ist wirklich so widersprüchlich. Enisa Amani wurde anmoderiert mit, sie ist hot, sie ist lustig. Enisa Amani. Sie ist hot, sie ist cool. Hier ist Enisa Amani. Und wo du einfach denkst, okay, und in jeder Laudatio zu Frauen wird konstant betont, dass es Frauen sind, aber auch gleichzeitig, dass sie es schaffen, mehr als nur eine Frau zu sein. Es ist ja immer toll, dass es bei ihr nicht nur darum geht, dass sie eine Frau ist, aber es ist ja toll, dass jetzt auch meine Frau lustig und ist. Und die Gags wurden von Männern gemacht, nur. Ja. Also, und ich verstehe immer nicht. Ich dachte kurz, der Abend hat sich wie so ein Pendel bewegt zwischen ermahnend zu sagen, frauenfeindlich ist das Letzte, wo ich mir denke, braucht es diese Botschaft noch in 2016? Allein schon, aber das andere, dann pendelt es zurück zur anderen Seite, wo massiv frauenfeindlich geredet wurde. Es war wirklich so ein Pendel aus, warum reden die noch über Frauen, über Sexismus im Jahr 2016? Hin bist du, deswegen. Ja, ja, genau. Aber auf der anderen Seite kann man ja sagen, ist ja durchaus okay, frauenfeindliche Gags zu machen, aber dann mit dieser konstanten Hin- und Her-Bewegung, dieses Ganze aber davon ja eigentlich nicht, weil Frauen sind ja auch so okay und wir reden nicht ständig drüber, dass Frauen so sind, aber dann tun sie es doch die ganze Zeit. Also das ist selber so widersprüchlich. Die nehmen sich in der Botschaft, die sie selber geben, nicht ernst, weil wenn sie die ernst nehmen würden, wäre es einfach egal und man würde einfach sagen, hier, bester Komiker, dann, beste Komikerin, dann und nicht immer, jetzt müssen wir extra noch mal über Frauen reden, jetzt wo wir in der weiblichen Gruppe sind. Und auch das könnte man alles noch verzeihen, wenn es wenigstens ein bisschen lustig wäre. Aber das sind auch leider alles Gags und das meine ich jetzt gar nicht so, das könnte ich alles viel besser. Aber es ist alles halt hat man schon mal gehört, so. Also wenn man sich so ein bisschen mit Comedy auseinandersetzt, hat man jeden Gag gestern schon mal in einer, wenn dann nur leicht abgeänderten Form, mindestens schon mal gehört. Ja. Auch, dass der Gag zweimal gestern gemacht wurde, was ich schon lustig finde, dass zweimal ein Gag gemacht wird, der gleiche, und zwar der, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Ja. Ja, das war so ein bisschen so ein Insider, der wurde letztes Jahr gemacht und da ist er, hat er anscheinend nicht gut funktioniert. Weiß und dann ich gar nicht, hat Arzt schon nochmal gesagt, ah, da wusste ich schon, dass der nicht funktioniert und dann hat er nicht funktioniert und jetzt will ich aber, dass er funktioniert und ich erkläre ihn euch nochmal. Ganz cringy, ganz, ganz schrecklich Teil. Die meisten werden es eh sich nicht angeschaut haben, aber ganz, ganz schrecklich. Also in der Theorie ist die Veranstaltung perfekt. Es gibt kostenloses Essen. Es laufen nur ja, nach der in der Theorie gab's Essen. Da bin ich, habe mich aber richtig mal in die Brennnessel gesetzt. Laufen nur lustige Menschen rum. Es laufen McCafé-Damen rum, die die ganze Zeit einem Donuts ins Gesicht schieben. Ja. Dann gibt's sämtliche Dinge kostenlos. Weil Käse. Es gibt Käse, es gibt Red Bull kostenlos, Club Mate kostenlos, Fritz Cola halt, diese ganzen, so ganze Endorsements gibt's dann halt da. Und da fragt man sich dann wirklich immer, jedes Jahr, warum hat man dann danach so wenig Bock auf diese Party, weil die ist in der Theorie perfekt, aber davor die Veranstaltung saugt einem so viel Energie raus. Das stimmt, ja. Ich bin dann von der Veranstaltung dann auf diese Party gegangen und dachte mir so, deswegen behält es nicht so lange aus. Ich frage mich jedes Jahr aufs Neue, warum, aber das ist in der Theorie echt genial ist, aber. Und es ist vor allem auch alles fake. Da gab es dann wahnsinnig viel Käse und da waren dann so Dekorationen, so ganze Käseleibe präsentiert. Davon wollte ich einen klauen. Stellt sich raus, die sind gar nicht echt. Das ist einfach nur so eine Plastikhülle. Das ist gar kein echter Käseleib gewesen. Spricht das ein bisschen, sind die Comedians auch quasi nur so ein Plastikleib eines Comedians? Ich hab mir echt mal ein bisschen. Was ist denn jetzt hier passiert? Ich hab mir überlegt, weil ich glaube, es gibt einfach nur zwei Arten von diesen Comedians, die scheiße sind. Die einen, die sich darüber im Klaren sind, aber also einen machen auf, das ist ja das, was die Leute wollen. Wer ist das zum Beispiel? Ich glaube, Mario Barth zum Beispiel. Ich glaube, Atze Schröder. Ja, aber auch, also bei Mario Barth finde ich, ist es immer ganz klar, weil Mario Barth hat auch einen Preis gewonnen für die erfolgreichste Stand-Up-Tour, also nicht mal beste, sondern einfach nur meisten Geld. Jedes Jahr gewinnt. Jedes Jahr, meisten Geld und dann kommt sein Film, wie er es annimmt und er steht vor Publikum, er bedankt sich bei seinem Publikum, das ist mein Publikum, das sind die Leute, also dieses konstante Verweisen auf die Leute, die einfachen Leute. Die Leute, die kaufen das. Ich glaube, genau so sieht er das auch. Wenn du den wirklich in einem privaten 1-zu-1-Gespräch reden würdest, würde er wahrscheinlich sagen, das ist alles scheiße, was ich mache, aber das wollen halt einfach die Leute und mein Job ist es, die Leute zum Lachen zu bringen. Ich glaube nicht, ob es bei Mario Barth so ist. Aber dann entwickelt sich weiter. Also ich glaube, mit diesem Wissen, mit dieser Reflektiertheit, die du gerade da ihm unterstellst, entwickelt er sich leider automatisch einfach weiter. Nein, ich glaube, es gibt Menschen, es gibt Künstler, so die haben schlicht keinen Anspruch. Die stellen sich auf die Bühne, sagen 5 Gags und sagen am Ende des Abends, die 3 Gags, die am meisten Lacher hatten, sind gut. Die definieren Qualität einfach durch Feedback des Publikums. Und so machen die ihre gesamte Karriere und machen immer wieder neue Gags und dann lachen die Leute. Das machen ja professionelle und gute Comedians in Anführungszeichen auch, aber die haben vielleicht noch eine eigene Botschaft, die sagen, ah, den würde ich gerne machen und ich fände es mal cool, wenn jemand so einen Gag macht und machen nicht immer nur den dümmsten Gag der Welt. Und ich glaube, dann gibt es andere, die machen es eben genau so und haben am Ende einfach ein 19-minütiges Programm, wo du einfach als normal denkender Mensch da sitzt und die Augen rollst, aber die normale Masse, die Assis, lachen sich kaputt und der denkt sich auch, okay, die dann so dieses volksnahe Denken haben, so, oh, die sollen auch lachen und ich spreche die normalen Probleme der einzelnen Leute an. Wie großartig war denn bitte seine Dankesrede auch, wo er meinte, ja, ich glaube, ich gehe dieses Jahr gar nicht auf Tour, dann haben die anderen auch mal eine Chance. Ja, genau. Was einerseits er trifft natürlich mega so den Kern eigentlich auch. 40% Gag, glaube ich, ist aber auch ein guter Teil nicht. Nee, auf weil gar das keinen stimmt Fall. Ja schlicht ja. auch. Das ist ja auch das Problem. Das gleiche Problem zum Beispiel ist mit Caroline Kebekus, wenn man jetzt nochmal auf die weibliche Seite der Comedians gehen möchte. Warum gibt es zu wenig oder warum kommen die nicht nach? Weil jedes Jahr immer nur Caroline Kebekus gewinnt. Jedes Jahr. Es ist immer nur, es gibt männliche Comedians und es gibt Caroline Kebekus. Ja. Aber ansonsten und Mea Böß, die noch nie, die jedes Jahr nominiert ist. Ja. Man sieht sie immer oben. Auch eine ganz eigene Geschichte für sich, eine ganz eigene Welt. Diese Welt, in der die Nominierten eingeblendet werden oben, von den Kameras eingefangen werden und die dann halt Mea Böß nie gewinnt. Ja. Das aber auch weiß. Und dann nicht so, die kann auch die Kamera wegwinken. So. Ja. Die ist so bezahltes Kanonenfutter, die einfach da ist und einfach genau weiß, dass sie nicht genommen wird. Inissa Amani war auch da, glaube ich, habe gar nichts gewonnen, irgendwie Kristall, besser Nachwuchs. Aber ich glaube, dass der Comedy-Preis hält sich selber am Leben. Das ist so das Ding, wenn der weg wäre. Es ist eine komplette Werbeveranstaltung für die Dinge, die RTL und Brainpool produzieren. Ja, sicher. Und es ist ja aber auch kein Preis, das ist eine Sendung. Also der Preis ist ja zweitrangig. Aber es geht ja nur darum, eine Sendung zu haben. Ich glaube, Mia Bös wird von sich selber am Leben, also von diesem Mechanismus, in dem sie ist, am Leben gehalten. Ich glaube, wenn sie nicht mehr bei RTL wäre oder so, dann wäre es vorbei. Dann wäre niemand würde sich mehr dafür interessieren. Mhm. Ich glaube, es ist so eine Selbsterhaltung, die sich gerade da irgendwie. Also es wird einem vorgegaukelt, dass sie erfolgreich sind und deswegen sind sie erfolgreich. Ich glaube, wenn man aufhören würde über Mia Bös, ich habe noch nie irgendwas von der im Fernsehen gesehen. Aber es lief dann ein 10-minütiger Zusammenschnitt. Diese Sat.1-Dinger da, die ballern schon auch viele Sendungen. Das echt, es ist ja auch erstaunlich, wie viele Sendungen man da sieht, die man noch nie erlebt hat. Nee. Da gab es teilweise ganze Kategorien, wo ich keine einzige Sendung je gesehen habe. Also es gibt da schon eine Menge irgendwie, die rausballern. Ich glaube, die brauchen halt auch Leute, ne? Also du machst dann so eine Panel-Show, so, oh, jetzt ist der Boden schief, da brauchen wir in jeder Folge 3 neue Promis. Diese Industrie braucht halt auch Gesichter, die einfach glaube, dann das die hinstellt. Und der Comedy-Preis braucht sich Gesichter. Und ich glaube, dass manchmal wird der Erfolg von Leuten behauptet, damit die nächstes Jahr da auch noch sein können. Und ich glaube, Mia Bös ist sowas. Und ich glaube auch, Olivia Jones ist sowas. Die ist schon echt lange im Geschäft, ne? Die hatte hier mit 30 Zentimetern im Leben, kleiner Peter, die hatte damals auch schon so Hits und so mit so Assi-Songs und so. Ja, ja. Was? Ja, ja. Ach Gott, ey. Ach Gott. Und das sind genau die Leute, die da den Comedy-Preis schmeißen. Ja, ja. Aber das ist, geht's denn auch so manchmal, dass du da rumläufst? Und ich finde das ganz seltsam, wenn du dann so dich von deiner Gruppe trennst und dann zum Klo gehst oder zum Buffet gehst, was da für Gestalten entgegenkommen. Ja. Und ich finde, das ist so eine tote Veranstaltung manchmal. Auch da kommt dann ja am Anfang so ein Warm-Upper, der das Ganze erklärt. Und da ist ja nur die Industrie, die jedes Jahr da sind. Die treffen sich jedes Jahr zum Comedy-Preis pünktlich im Oktober da. Und da müsste niemand mehr erklären, wie das läuft. Die stehen alle auf, wenn sie genau wissen, jetzt kommt der, wird der ihr Sonderpreis verliehen, da steht man auf, dann steht die ganze Industrie auf. So, das sind diese Automatismen und alles geschieht mit diesen toten Augen. Ja. Und alle haben auch, wer da moderiert, ist scheißegal, was er für Gags macht, ist scheißegal. Wenn der Sonderpreis verlieren wird, stehen wir alle auf. So, danach geht's pünktlich zum Buffet. Leute gehen auch einfach, obwohl man auch niemand hat irgendwie den Anschein erweckt, dass die Veranstaltung vorbei sein könnte. Leute gehen, weil Leute wissen, jetzt kann man gehen. Gelernt einfach, Das ist wie beim Flieger. Also wo irgendwann mal einer aufgestanden ist zu früh und dann sind alle aufgestanden, denkt man, okay, ab jetzt kann man wohl aufstehen. Ja. So. Das ist da genauso. Das ist ganz, ganz seltsam. Und diese toten Menschen, die haben so Matze Knob, der mit so einem eingefallenen Gesicht. Genau, der auch einfach nur geduldet wird und der auch einfach seit 8 Jahren nicht mehr zu sehen war, aber den man da als Gesicht erwartet und erkennt und der ist da, aber machen tut der auch nicht mehr viel. Ne? Und, aber ja. Und Max Gehmann ist auch einfach besser. Oder? Ja. Das sind die beiden großen Parodisten in Deutschland. Ja, das stimmt schon, ja. Was ist, also Bill Hader, wer ist eher ein Bill Hader? Der Max Giermann ist der deutsche Bill Hader, klar. Ach Gott, ey. Ja. Nee, aber dann, das ist merklich. Danach beginnt dann die Feier und die ist wirklich, die ist eigentlich immer großartig, weil man immer mit Leuten spricht. Und wir haben gestern halt die Challenge auferlegt, mit Leuten zu quatschen. Wie machst du zum Beispiel? Wollen wir das sagen? Ich will doch nicht spoilern. Ich will, das sollte eine Überraschung bleiben, aber wir haben ein paar große Namen an Land gezogen, beziehungsweise sind awkward um große Namen den ganzen Abend herumgestreift, georbitet. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir wieder dabei sind oder wenn wir vielleicht nominiert sind und dann nicht kommen können, weil wir keine Zeit haben, ist natürlich dann. Ich glaube, es ist auch so wirklich so, das ist, Comedy-Preis ist so lange interessant, bis du nominiert wirst und dann kannst du dich nicht mehr blicken lassen. Aber wir müssen noch mal ein lustiges Moment gestern ansprechen. Bernhard Hoeker wurde eingeblendet als Nominierter. Und zwar bei der Show, bei der wir beide mitgeschrieben haben, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Lief im WDR-Fernsehen, war nominiert für die beste Sketch-Show. Und dann waren halt die Nominierten eingeblendet. Und das ist ja so ein bisschen SNL-ig gedacht, das Konzept, halt, dass immer unterschiedliche Hosts das moderieren, die berühmt sind. Genau, pro Folge ein Promi, der es moderiert. Ja. Und Bernhard Hoeker hat eine Folge moderiert. Und wurde dann halt als der Nominierte oben gezeigt, weil die niemanden aus dem Ensemble, was ja aus relativ unbekannten Leuten besteht, sag ich mal, wo man sich mal ein bisschen Mühe geben könnte und einen von denen hätte zeigen können. Nein, die haben Bernhard Hoeker gezeigt als einer der Promis, der mal eine Show moderiert hat. Haben es also komplett missverstanden schon. Und dann war er halt nicht nominiert, wusste aber auch nicht, wie ihm geschah, weil er halt oben in diesem kleinen Bildschirm zu sehen war. Und es war mega unangenehm und dann hat die Sendung verloren. Ja. Und er hat sich auch ein bisschen sich geärgert. Ich glaube, er wusste nicht, wie er sich fühlen soll, einfach so. Ach, ich habe jetzt verloren, aber ich war nicht mehr nominiert. Ja, oh nein. Ja. Wie lustig, als jemand, der nicht nominiert zu sein, als jemand, der nicht nominiert war, zu verlieren. Und es war auch lustig, ich weiß noch, fast alle aus dem Ensemble von Die Unwahrscheinliche Ereignisse und auch ich sind dann in der Aftershow-Party alle einzeln zu mir gegangen und haben gesagt, Alter, es tut mir echt leid, dass nichts geworden ist. Ne? Komm ey, nächstes Jahr, war nicht dein Jahr, nicht dein Jahr. Und er so, hey, ich habe damit nichts zu tun. Wir so, nee, Alter, ist schon okay. Es lag echt nicht. Da ist ja auch viel Industrie und so. Ja. Das ist ja auch immer viel abgekapptes Spiel. Echt nichts gegen dich. Und nächstes Jahr machst du das. Die Show war super. Ich bin völlig verliebt. Das ist echt großartig. Ja, ist ein cooler Typ. An der Stelle nochmal, sorry an Christine Westermann. Also für den Abend gestern. Es tut mir einfach wahnsinnig leid. Ja, da ist viel, viel falsch gelaufen. Naja. Comedy-Preis. Ja, ganz, ganz seltsam. Aber nächstes Jahr wieder, oder? Klar. Klar, ich meine, auf jeden Fall. Das ist der Comedy-Preis. Es ist schon lustig. Aber kann man ironisch zum Comedy-Preis gehen? Eigentlich nicht. Sobald du da drin bist, bist du in so einer Maschinerie. Man fühlt sich doch immer so dreckig, wie so beim Porno gucken. So. Ich glaube, man kann generell nichts ironisch. Das ist nur eine Erklärung, die man sich selber gibt, um zu ertragen, dass man es ernsthaft tut. Wirklich ironisch, glaube ich, tut man nichts. Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben heute eine besondere Folge für euch vorbereitet. Denn wir haben eine Frage zu klären, ein für alle Mal. Und diese Frage lautet, warum können wir Dinge nicht einfach zusammendrücken? So, als kurze Erklärung. Ja. Also die ganze Welt, die wir sehen und auch Dinge, die wir nicht sehen, bestehen aus Atomen. Und die wiederum bestehen aus einem Atomkern und so Grösel drumherum. So, stellt euch wie Zuckerwatte vor. Also Gedöns halt, ja. So, und aus diesen Atomen, die sind in verschiedener Formation und Form und Farbe zusammengebunden. Farbe weiß ich nicht. Die sind so zusammengeflickt und dadurch entstehen dann Sachen. So. Und die Naturwissenschaftler, ich höre das Augenrollen der Naturwissenschaftler von euch, von bis hierhin einfach. Und es gibt ja zwei Teile. So, ach, es gibt den Atomkern, der zusammengehalten wird von der starken Wechselwirkung, starken Atomkraft und dann die Tatsache, dass sich zwei Atome abstoßen oder Elektronen oder so ein Shit, weil die gleichzeitig oder anders geladen sind und das ist die schwache Wechselwirkung. Und jetzt oder die Frage starke. Die Frage ist jetzt, die hängen ja zusammen, die Atome, in irgendeiner Weise. Also wenn du so einen Finger nimmst, und dann stellst du dir die ganz äußerste Schicht deiner Haut vor, dann sind das ja im Endeffekt ganz viele einzelne Atome, die zusammengeklebt sind. Aber wie? Die sind durch magische Kräfte halten die zusammen. Und die Frage ist, warum kannst du nicht einfach deinen anderen Finger nehmen und den dagegen drücken so. Und dann bleiben die zusammenhängen? An dieser Stelle muss gesagt sein, dass man sich ja nicht, es wird schon wieder so eine ernste Folge, aber man kann sich nicht berühren. Also wenn du deinen einen Finger nimmst und den anderen Zeigefinger nimmst und die zusammendrückst, ist es eine Illusion, dass sie sich berühren. Die berühren sich überhaupt nicht. Ja, aber die Frage ist halt, was meinst du mit berühren? Weil die einen Atomschichten, Molekülschichten und die anderen sich abstoßen. Das heißt, diese Berührung, die ihr fühlt, ist eigentlich nur das Abstoßen der verschiedenen Atome. Aber wenn du sagst, sie berühren sich nicht, was ist denn dann dazwischen? Da ist ganz, ganz, ganz wenig dazwischen. Aber was denn? Luft. Luft. Ja, ein bisschen Luft. Ja, aber Luft besteht doch auch aus Molekülen, ja, Sauerstoff halt und so. Aber nicht so viel, weil es ja Gas ist. Aber Gas, ich glaube, das ist nicht so viel dazwischen, weil das, also das ist ja egal. Erstmal für das, ist ja nur, damit die es mal jetzt verstehen, ganz kurz. dass man weiß, dass es nicht berührt, sondern dass man, also ich glaube, es geht. Ich glaube, man kann sehr viele Dinge zusammendrücken. Man muss halt nur sehr viel Energie aufwenden. Und da war jetzt ich glaube nämlich, dass man verschiedene Gase, die haben einen anderen Aggregatzustand. Die sind, die Dichte ist weniger groß. Da sind wir uns alle einig, oder? Weil wir laufen ja gerade durch Luft. Also das kann schon mal, und ich glaube, Gase kann man deswegen sehr leicht zusammendrücken. Aber das ist ja nur ein Gasgemisch. Wenn du zwei verschiedene Gase zusammen in einen Raum füllst, Güte. Das ist ja ein Gasgemisch. Aber das ist ja jetzt keine Krämerei, das ist ja Pingelei. Ja, da hast du recht. Das stimmt schon. Da haben sie recht, Herr Einstein. E ist gleich im C-Quadrat. Gott, das ist doch jetzt alles. Plus 0,141. Ah ja, komm, das schreit er weg. Lass uns mal stecken. Das brauchen wir nicht. So, mit dieser Frage, warum kann man Dinge nicht einfach zusammendrücken, rufen wir unseren Physikexperten an. Mach mal auf laut, also richtig auf laut. Dr. Professor Philipp Hauptmann, den wir diese Frage stellen werden. Und der mal wieder als wissenschaftlicher Expertengast, den wir herzlich in dieser Folge willkommen heißen. Handy braucht keinen Popschutz, ne? Das Ding ist, er hat mich jetzt leider nicht, ne? Ach so, nicht. Ja, gut. Muss doch laut sein. Jo, grüß dich. Hallo, Philipp, hallo. Du bist im Das Podcast-UFO-Podcast live, schon wieder. Hallo. Ja, du bist gerade im Podcast-UFO. Wir brauchen physikalischen Rat. Wir haben eine Frage an dich. Die Frage ist, warum kann man Dinge nicht einfach zusammendrücken? Also, wenn ich meinen Finger auf meinen anderen Zeigefinger zubewege, warum werden die nicht zu einem Finger gemischt? Sondern warum bleiben das zwei unterschiedliche Individuen? Also es geht um Atome. Die Atome innerhalb meines Zeigefingers werden ja anscheinend durch irgendwelche magischen Kräfte zusammengehalten. Und die in meinem Daumen auch. Warum kann ich nicht meinen Finger und meinen Daumen einfach zusammendrücken, sodass die sich wiederum verbinden und nicht mehr auseinandergehen? Oder geht es und ich brauche einfach mehr Energie? Ja, klar geht es. Du kannst alles, also was glaubst du denn, was passiert, wenn du Eisen schmelzt und zusammengießt? Ja, das habe ich gestern auch gesagt. Aber wodurch halten denn die Atome innerhalb des Fingers zusammen? Kovalente Bindung nennt sich das. Das ist, kannst du Chemiker auffragen, also das ist effektiv, sind das Elektronen, delokalisierte Elektronen, die das Ganze energetisch sehr stabil machen und demzufolge musst du halt Energie reinstecken, um diese stabilen Zustände aufzubrechen. Das habe ich alles gestern gesagt. Davon. Ja. Okay. Das war eigentlich auch schon alles. Und wenn du genug Kraft aufwendest, kannst du an sich auch Finger zusammenpressen, aber davor wahrscheinlich bricht der vielleicht die Frau Knochen und dann wird es ein bisschen eklig. Aber Moment mal kurz. Wenn du aus dem Fenster springst und sehr hoch fällst, weiß ich nicht genau, was da am Boden passiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Blatt Papier habe, wenn ich ein Blatt Papier habe und es in zwei Teile reiße und jetzt versuche ich die Teile einfach wieder zusammenzudrücken, sodass das Blatt Papier wieder genauso aussieht wie davor. Geht das? Ja, es ist halt technisch nicht umzusetzen, aber also grundsätzlich geht das schon natürlich. Also du meinst, das ist grundsätzlich, dass du Atome verbindest. Ja. Geht natürlich schon, aber du darfst nicht vergessen, dass wenn du ein Papier auseinanderreißt, diese Grissstellen sind natürlich dann auch wieder ein bisschen anders. Dann ja, musst du das aber warum? Alles bei, also das ist natürlich alles technisch. Aber bei der Produktion des Papiers hat man die ja dann zusammengedrückt oder so. Und diese Energie kann man ja wieder auch quasi aufwenden, um es wieder zusammenzupressen. Also müsste es ja eigentlich funktionieren, wenn das halt nicht alles beim Reißprozess verschoben hätte, oder? Ja, also klar, also jetzt mal ganz theoretisch gesagt, ja. Okay, und. Aber natürlich, wie gesagt, technisch umzusetzen, das ist eher schwierig. Ist es einfacher, wenn man meine Finger aus Gas wären, die zusammen zu pressen zu einem? Das ist ja viel einfacher. Weil die Dichte nicht so groß ist, ne? Das ist überhaupt kein Problem, weil Gas zu vermischen, wie ihr wisst, ist nicht so das Problem. Ja, aber das ist ja nur eine Vermischung dann. Dann sind ja nicht. Also gut. Ja, das ist ja der Punkt bei Gas. Das ist ja der Clou bei Gas. Dass du keine kovalente Bindung. Das hat Hitler, glaube ich, auch gedacht. Das ist der Clou. Also zumindest. Nee, das war gut, bei Flüssigkeit stimmt es auch nicht. Also bei Flüssigkeit eigentlich auch nicht. Flüssigkeiten genau. Da kommt es ein bisschen drauf an, was du mit Flüssigkeit hast. Öl und Wasser? Effekte. Ja, da gibt es halt, also wenn du zwei. Ja, aber ich weiß. Wie heißt das? Nee. Hier wasserfreundliche Sachen, also ja. Hier Dipol und so, wisst ihr noch, diese ganzen Kräfte, die da wirken. Ja. Wenn du die richtige Sachen zusammenkippst, kannst du die ja auch super vermischen und wieder zu einem machen. Und dann wieder trennen und mischen und trennen und mischen, gar kein Problem. Also du kannst ja zum Beispiel, wenn du Wasser hast, nimmst du einen Liter Wasser. Jeweils einen halben Liter davon, also zwei verschiedene Krüge, jeweils einen halben Liter schüttest du raus und kippst wieder zusammen, hast wieder denselben Liter wie am Anfang. Wenn du es mit Fingern machst und mit Fingern zerhackst, zwei Teile und danach zusammendrückst, wird es schwierig. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, ich habe einen Pfannkuchen und versuche aus dem Pfannkuchen wieder Mehl, Ei und Milch zu machen, das wird schwierig. Das ist schwierig. Aber da hat sich ja chemisch was verändert auch. Mhm. Also das mischst du ja nicht nur. Also das ist ja nicht nur, dass du es zusammenmischst. Also da ist ja nicht nur Mehl und Ei zusammengeworfen. Also schon auch, aber da ist bestimmt. Also ich bin jetzt kein Kochexperte, was da chemisch genau passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das Zeug heiß machst, dass da deswegen kochst du ja auch. Also Kochen hat ja damit zu tun, dass du chemisch auch was am Essen veränderst. Okay. Also jetzt mal. Deswegen gibt es ja auch sowas wie diese Chemieküche. Da gibt es auch, wie heißt das? Mikroküche? Nee, wie heißt das? Molekularküche. Molekularküche, das ist ja dann quasi, das baut ja genau drauf auf, dass du quasi die Chemie des Kochens verstehst. Hast du noch eine Frage? Jetzt mal ganz kurz, damit wir das uns ungefähr vorstellen können, wie viel Energie muss man denn aufwenden, damit man die Finger zusammendrückt, dass sie zusammenbleiben? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir uns das vorstellen können, wie viel Energie man dafür braucht? Das ist schon ganz schön viel. Also du kannst dir vorstellen, bei Metall wird es wie viel Grad, 7000 Grad, nee, keine Ahnung, bei was wird Metall, schmilzt Metall? Ja, kannst so ja ungefähr, dann nimm halt mal das so als blöd und nimm halt zwei Metall. Also das musst du an Energie aufwenden, um Metall zu schmelzen, das wirst du auch brauchen, als Finger zu schmelzen. Mal Minimum. Naja, nicht Minimum, Maximum eher, aber, oder? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Ja, also ein paar tausend Grad wäre nur ganz gut. Aber man schafft es auch ohne Erhitzung, oder wie? Also wenn man jetzt einfach nur zwei Euro-Stücke... wenn du genug Dinge aufeinander presst, dann hast du ja auch Energie. Also Energie ist ja jetzt mal, dem ist ja ziemlich egal, wo sie herkommt. Ob du sie jetzt presst oder heiß machst oder. Aber deswegen ist diese Hydraulikpresse ja auch so geil. Im Internet. Also du. So. Nee, schon gut. Sorry. Okay. Sorry. Was gesagt. Ja. Also cool. Das ist schwer zu sagen. Also ich finde jetzt in Grad Celsius irgendwie naheliegender, wenn du es presst. Also da weiß ich noch nicht, wie viele das schon ausprobiert haben. Ich denke mal, das ist schon ziemlich kompliziert. Okay. Also das ist bestimmt jetzt nicht gerade wenig Kraft. Das ist auch, wie gesagt, technisch, glaube ich, grundsätzlich schwierig umzusetzen, weil du ja nicht dann, also du müsstest ja dann quasi jede einzelne Atomfaser wieder mit der richtigen verbinden und das ist ja dann alles irgendwie, also das, und auch wenn du dann so fest drückst, hast du wieder das Problem, dass er dann das wieder nicht aufeinander hält und so. Ja. Ja. Okay, gut, wunderbar. Vielen Dank. Hast du noch irgendeine Frage, die du mal gern loswerden wolltest? Was? Wie? Ich eine Frage an euch? Ja, einfach irgendwas, was wir dir beantworten können vielleicht. Oh, ja, Mensch, Stefan, warum bist du eigentlich nicht immer vor der Kamera zu sehen? Ich hab dich jetzt schon, vermisst dich schon bei einem tollen Projekt, das ihr jetzt momentan abmacht hier. Wir arbeiten dran. Mensch. Wo ist der Mann? Der war doch jetzt hier schon, der war doch beim Neo Magazin. Nee, wo warst du zu sehen? Ich hab doch beim Neo Magazin, hast du bist aufgetreten. Ja, doch. Toll. Auf jeden Fall. Mann. Cool, dankeschön. Und wo fehlst du? Wo, warum? Ja, erklär mal, warum bist du nicht vor der Kamera? Das Ding ist, warum bist du so scheu? Es müssen halt auch Inhalte entstehen. Und leider, ich darf ans Set nicht. Also ich habe oft gesagt, hör mal, könnt ihr mich nicht besetzen? Aber das Ding ist, der Wille ist da, von allen Seiten. Nein, der Wille ist schon da, aber wir haben nicht genug Geld, dass wir Autoren entbehren können und andere einstellen können. Das ist ein rein wirtschaftlicher Grund. Stefan ist einfach zu talentiert, er hat zu viele Talente. Ja. Und deswegen können wir ihn nicht gleichzeitig an. Man hat versucht, mich zu klonen, aber es ist daraus ein ganz schlimmer Unglück. Ein ganz schlimmes Unglück. Du bist doch der Grund, warum hier gute Arbeit Originals überhaupt funktioniert. Das ist korrekt. Du bist die Eisenschmelze der. Das kommt. Oh, da hat sich der Kreis geschlossen. Danke, Philipp Hauptmann. Du bist die Hitze, die alle anderen Elemente zusammendrückt. Das stimmt. Wunderbar. Physik kann auch romantisch sein. Das mag ich daran. Das mag ich an dir, Philipp. Ja, ich weiß, Stefan, wir können, da geht noch was. Da geht noch was. Du, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für deine tolle Antwort. Und wir sprechen uns bestimmt bald nochmal. Mach's gut. Vielen Dank. Viel Spaß, ne? Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, hinten raus war ich ein bisschen verrannt bei der Erklärung, aber. Ja, da war ein bisschen viel Spekulation dabei. Ein bisschen viel Bullshit dabei, aber ansonsten. Fähiger Mann. Vielen Dank. Alles klar. Wenn ihr Physikfragen draußen habt, ruft Philipp Hauptmann an. In Folge 103 sind wir ein kompletter Physik-Podcast, nur noch einfach völlig abgedriftet. Wann haben wir eigentlich entschieden, nie wieder Gags zu machen? Letzte Folge, oder? Letzte Folge, glaube ich, ist diese schwerwiegende Entscheidung gefallen, aber wir halten uns sehr die Idee brav ist dran. Naja. Hat manchen Leuten gefallen, manchen gar nicht, aber ist auch mal ganz cool sowas. Ja, finde ich okay. Okay, ich habe noch was zu sagen. Ich weiß nicht. Ach ja. Also, ich weiß nicht, sollen wir die Jingle-Maschine anschmeißen oder ich würde sagen. Ding-a-ling-a-ling. Stefans Fehlkäufe. Fehlkauf, Stefan. Es ist geschehen. Fehlkauf, Stefan. Also schlimmer kann es nicht werden. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Höhepunkt erreicht. Fehlkauf Stefan hat seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Na, wir dachten ja eigentlich, dass der Höhepunkt erreicht wurde durch den Segway. Segway. Den er sich in seiner Wohnung. Nein, ist mittlerweile kaputt. Wurde kaputt gemacht. Und ist aber auch nicht so gut gewesen, weil man kann damit nicht auf der Straße fahren. Und das war ja der einzige Grund, warum ich mir das ursprünglich gekauft habe, um schneller von A nach B zu kommen, um das Gehen einzustellen. Ja. Wie oft bist du denn mit dem besagten Segway gefahren? Wie gesagt, Florentin. Bist du ein bisschen bescheuert oder was? Bist du ein bisschen retarded? Das ist nicht machbar. Aha. Du kannst damit nicht fahren, weil es zu schwierig ist, auf Gestein, auf unebenem Gestein zu fahren. Okay, das heißt, du bist dann eher in deiner Wohnung damit gefahren? Ja, auf ebenem Laminat oder auf Watte oder so. Du kannst so gut damit fahren, aber nicht auf Stein. Ich und die gesamte Podcast-Community dachte wahrscheinlich, okay, gut, Stefan hat seinen Zenit erreicht. Das ist der größte Fehlkauf, den man sich überhaupt gönnen kann. Nein, Stefan hat es geschafft. Er hat mal wieder die Grenzen ausgetestet. Es ist ihm gelungen, sich selbst zu übertreffen. So. Es gibt, manche von euch haben es, ich habe bei Snapchat gepostet. Es ist unglaublich, was es gibt mittlerweile. Und zwar gibt es ein Board und es ist motorisiert. Und das ist nicht nur, das ist nicht nur wahnsinnig schnell, sondern es sieht auch wahnsinnig cool aus. Du hast einen Controller in der Hand, wo du dein Gaspedal dran ist. Man kennt es so ein bisschen so wie so ein Carrera-Bahn quasi Controller. Und das hast du in der Hand, das ist Bluetooth mit dem Board verbunden und du kannst Gas geben und es kann wahnsinnig schnell beschleunigen, hat mehrere tausend Watt tatsächlich Beschleunigung. Und du kannst damit sehr schnell fahren, um die 30 km/h. Wie heißt das denn? Boosted Board. Boosted! I'm getting boosted, baby! Also, für alle, die Stefan Titzel momentan noch nicht gesehen haben in der Öffentlichkeit, ihr erkennt ihn jetzt momentan daran, dass er immer mit seinem Longboard, seinem doch motorisierten Longboard, 40 Meter durch die Stadt fährt, dann an einem Bordstein scheitert, dann das wieder in die Hand nimmt, dann sich zwischen irgendwelchen Kinderwagen durchschlängelt, sagt Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, dann nochmal die Bluetooth-Verbindung nicht, dann hat sich das Board mit seinen Kopfhörern verbunden, dann hört er irgendwie Brahms mit seinen Kopfhörern. Das Ding ist, wenn der Controller, das kann durchaus passieren, wenn der Controller die Verbindung cuttet mit dem Board, dann kannst du nicht bremsen. Und du fährst halt, du kannst halt unmenschlich beschleunigen. Das ist auch das Ding, wenn du bergab fährst und du das hat auch eine regenerative Energie. Das heißt, wenn du bremst, kannst du Energie gewinnen. Wenn dein Board aber voll geladen ist und du den Berg runterfährst und du bremst, dann lädt es sich auf. Lädt es sich wieder in Beschleunigung. Überlädt es sich. Beschleunigt wieder. Überlädt sich, geht aus und du kannst nicht mehr bremsen und fährst mit 80 km/h einen Berg runter in den Tod. Ich finde es so gut, dass du nicht bremsen kannst. Einfach notgedrungen bis nach Moskau durchfahren. Du musst einfach tagelang. Aber cool aussiehst. Du kannst einfach nicht mehr anhalten. Deswegen sollte man einen Helm tragen. Über die A8. Einfach gnadenlos. Leute fahren in ihrem Twingo, hören 500 Miles und plötzlich sehen sie nur so einen gelben Blitz vorbeifahren. Wow, was war das? War das ein... Ach, ja, war das Stefan aus dem Segway? Stefan, aber das heißt, du wirst ja auch einen modischen Helm besorgen? Gerne mit so Flammen drauf. Ja. So ein bisschen, oder einen ironischen, so Hello Kitty, aber weiß man noch nicht. Oder, also einen richtig coolen Helm, den ich gesehen habe. Ich bin da, also Helme finde ich an sich cool, aber einen, den ich besonders cool finde, ist der so aussieht wie die Haare von einem Playmobil-Männchen. Das kann ich mir, weil du siehst ja sowieso schon relativ Playmobil-esk aus. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Auch von den Händen her. Kann ich, so Handschuhe. Ich habe die ganze Zeit, meine Handform ist die ganze Zeit Playmobil-mäßig. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe auch so eine Playmobil-Frisur. Aber eigentlich passt alles dazu. Kann man auch aufsetzen. Es gibt auch, das ist ein alter Flight of the Conchords Gag, den auch in Merz noch jemand geklaut hat. Den Gag, dass Haare quasi auf dem Helm sind. Ja. Und man so einen großen Afro hat. Das finde ich auch nicht schlecht eigentlich. Das finde ich gut. Wir haben Praktikanten, muss man dazu sagen, jetzt bekommen, bei guter Arbeit, der eine unfassbar geile Frisur hat. Ja. Also mega gut. Wo man auch einfach denkt, man Praktikanten sind ja so ein Mysterium. Also wir arbeiten selber ja nicht in Personalabteilung, whatever. Das heißt, diese Praktikanten tauchen eines Tages auf, verschwinden auch genauso schnell wieder. Man weiß nicht genau, welche Systeme dahinter sind. Jetzt morgens am letzten Tag, habe ich zufällig herausgefunden. Echt? Ja. Man weiß nicht, ob es da Saisons gibt oder so. Auf jeden Fall läuft dann an deinem Spiegelbüro einfach jemand vorbei mit so einer Krusty der Clown-Frisur und denkst einfach, ja, herzlich willkommen, okay, Team. Akzeptiert. Er ist dabei. Und das Ding ist, der ist doch, glaube ich, das Schülerpraktikant bei uns. Ja. Tilo. Und der hat ganz, ganz wunderbare, tolle Haare. Der hat so eine Tingeltangel-Bob-Frisur, eine große, also sehr selbstbewusste Frisur, für die er aber nichts kann. Also das spiegelt, glaube ich, nicht sein Selbstbewusstsein wider. Noch nicht, aber man muss ja den ersten Schritt mal gehen. Man braucht ja erst die Frisur und dann kommt die Persönlichkeit. Er hat rote Haare, ja schlecht. Rötliche Haare und sehr viele davon in einer lockigen Form. Und er hasst Bart Simpson. Ja. Also er hat sich schon die Figur gut ausgesucht. Aber ja. Es ist wirklich, das Leben hier ist verrückt. Crazy. Ich fahre jetzt jedenfalls bald mit meinem Board rum durch die Gegend. Also, weiß ich noch nicht. Also, was Mobilität angeht, darf ich leider nicht so sehr auf dem hohen Ross sitzen, weil Stefan Titze mag ein komplettes Mobilitätsopfer sein. Aber ich glaube, ich bin momentan dabei, dich zu überbieten, denn mein momentanes Setup an Fortbewegungsmittel ist ein Fahrrad, in Anführungszeichen, bei dem der Hinterreifen, der Schlauch, unter dem Mantel rausschaut, sodass ein Teil des Reifens massiv ungewuchtet ist, sodass ich, während ich fahre, immer so auf und ab gehe, als würde ich reiten. Und außerdem hat der Hinterrad doch einen Achter. Das heißt, ich bewege mich seitlich und auf und ab. Das heißt, ich bin in konstanter Bewegung. Aber das ist cool eigentlich. Hin und her. Also man könnte es halt auf dir so Beton mischen. Da könnte man einfach hinten so einen Eimer hinstellen. Das ist ja perfekt durchgemischt. Das ist eigentlich ganz geil. Aber so Farbe auch, ja, auf jeden Fall. Und leider habe ich momentan das Problem, dass es meine Kette konstant raushaut. Ich habe heute gezählt, Vom Weg zur Arbeit hierher, 10-minütige Fahrradfahrt, 18 Mal ist die Kette rausgeflogen. Aber und ich habe auch keine 10. Bremse. Denkst du beim 10. Mal nicht einfach, ach komm, du bist doch schneller, wenn du das Fahrrad liegen lässt. Ich bin trotzdem noch schneller. Ich laufe sehr, sehr langsam. 10 Sekunden, du bist 10 Sekunden, du bist nicht viel schneller mit dem Fahrrad. Ich versuche momentan schon so weit zu kommen, die Kette wieder während der Fahrt einhängen zu können, sodass ich gar nicht abstelle. Momentan ist es so, das ist eine lässige Geste, der einfach den Fuß so leicht nach hinten klappt und dann so Augen rollt und so gelangweilt. Weil ja, die Kette wieder drin ist. Und so Leute am Straßenrand stehen, die Frauen, denken so, in Zeitlupe staunen sie, wie der Mann das macht, aber es ist einfach nur ein massives Opfer. Aber momentan ist mein aktuelles Setup, also erstens, es regnet, dadurch funktionieren meine Bremsen nicht mehr. Überhaupt nicht nothing. Dann habe ich die Voice-Canceling-Kopfhörer an. Das heißt, ich bekomme vom Verkehr nichts mit. Rufende Polizisten, rufende Zivilisten, nichts, gar nichts. Ich bin in meiner die eigenen schreienden Welt. Kinder, die du überfahren hast. Man weiß auch nicht mehr, ist es eine Bodenwelle? Ist es ein Kind oder ist es einfach die 8 in meinem Reifen? Dann rufe ich dir die Gegend, meine Jacke ist mir zu klein. Das heißt, mein halber Rücken schaut raus, ist komplett entblößt. So fahre ich durch die Gegend, genervt. Dann springt die Kette raus. Heute Morgen hat er gesagt, er fährt freihändig, weil er hat in der einen Hand neuerdings ein Nutella-Glas und in der anderen hat er so einen großen Löffel, so einen Eislöffel und schaufelt sich das. Ich habe ein Bild von dir gemacht, wie heute Nutella frisst aus dem Glas. Das ist eine tolle Sache. Du wirst dazu noch wahnsinnig fett. Deine T-Shirts reichen nicht mehr bis zum Hosenbund. Hose! Jogginghose! Schon letzte Woche nicht mehr gesehen. Aber die Sache ist die, das heißt, ich fahre durch die Gegend, die Kette springt raus. Man bedenke, ich habe keine Bremsen. Das heißt, ich springe mit aufgerissenen Augen und hochrotem Kopf, springe ich vom Sattel, sodass ich meine Füße auf den Boden schleife, um damit Fahrrad zum Stehen zu bringen. Sehe dabei aus wie Lurchi der Frosch. Ich weiß nicht, ob du dieses Comic kennst. Nein. Wo sie am Ende alle, weil zum Thema Lurchi, ne? Also Lurchi ist dieser Schuhhersteller, Salamander. Das heißt, du musst dir Comics ausdenken, in denen die Pointe jeder Geschichte ist, hab vernünftiges Schuhwerk, Kind. Ja? Das heißt, und man denkt jedes Mal so, was mag es wohl diesmal sein? Das heißt, Rätselslösung, ein kreativ, Schuh. Relativ schnell am Ende dir zu überlegen, was könnten Probleme sein. In einer Geschichte, ich erinnere mich noch genau, bauen Lurchi und seine Freunde, also Froschi, Taubi und Vogeli, bauen so ein großes Flugzeug und landen damit dann irgendwo. Und es ist zu schnell und sie müssen sich alle mit ihren Füßen so dagegen stemmen, damit sie abbremsen. Und dann gibt es so die eine Variante, wo es ihnen halt wirklich blutig die Füße wegreißt, einfach gnadenlos. Und dann sagen sie immer, hätten wir doch mal Schuhe von Salamander getragen. Salamander, wow. So, das ist die Pointe. Dieses Flugzeugabschuss überlebt. Ja. Und genau so sehe ich auch aus, wenn ich mit hochrotem Kopf versuche, mein Gefährt irgendwie zum Stehen zu bringen. Bleibt dann stehen, versucht dann irgendwie die fucking ölige Kette reinzufummeln und fahre dann die nächsten 20 Meter weiter, bevor es genau nochmal passiert. So komme ich momentan zur Arbeit. Also, ich glaube, egal welches Fortbewegungsmittel du benutzt, du bist mir immer noch einen Schritt voraus, auch wenn ich sehr darauf gespannt bin, wie du mit einem Boosted-Board mit 700 km/h ohne Bremsmöglichkeiten hier ankommst und deine Hilfe schreien, in so ein Auffangnetz fährst, das wir aufgebaut haben. Nee, ich habe überlegt, es ist ein Fallschirmrucksack, ja, ist auch den gut. Man einfach irgendwann so startet und dann massiv groß auch und das Ganze, die BTF so einhüllt in so eine Dunkelheit. Ja, ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ey, das ist Wahnsinn. Also was die Technik mittlerweile... Es ist ein bisschen teuer. Das gab es vor Jahren auch schon. Also dieses aber noch nicht so ausgereift. Motor, da war es halt noch ein schöner Ottomotor, wo du halt erstmal 8 Zylinder wirklich rausschwaden und durch die Gegend gefahren bist auf deinem Longboard. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Casey Neistat hat nämlich auch so eins. Ja, ist jetzt zu empfehlen. Toller Channel. Man muss sagen, dass du mittlerweile auch modisch immer weiter Fortschritte machst. Ist ja sehr beliebt, mittlerweile so Skinny Jeans zu haben, die irgendwann so über den Knöchel aufhören, die so ein bisschen zu kurz sind und die man hochkrempelt, damit man so ein bisschen den Knöchel freilegt. Auch die Jungs. Und deine Jogginghose ist mittlerweile so ausgetragen und aufgetragen, dass sie so klein ist, dass sie auch so den Knöchel freilegt. Und man denkt immer so, will er jetzt mit seiner Jogginghose den Style kopieren, den andere gerade vorschlagen mit echten Hosen? So, man denkt immer, du versuchst es so irgendwie noch mit den Fingernägeln sich am Türrahmen der Mode festzuhalten. Ja, ja. Aber es nicht schaffst. Aber es funktioniert nicht. Nein, du bist weggerissen. Nee, ist tatsächlich einfach nur verwaschen und eingegangen und kaum noch zu retten. Aber warum heißen meine ganzen E-Mobilitätsdinger immer so seltsam? Was? E-Mobilitätsdinger. Ach, ja. Boosted Board, Swagway. Das war's. Es sind nicht so viele Fehlkäufe in der Richtung. Ja, Als nächstes kommt irgendein Jetpack. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ey, ich wär's erst so ein scheiß Jetpack. Ich bin freaked, aber ich werde das erste Wasser Jetpack rausspritzt oder so und halt alles nass macht. Das ist geil. Das gibt's ja im Wasser. Ja. Im Wasser, das hat so einen Schlauch unten an deinen Füßen, glaube ich. Das zieht die ganze Zeit Wasser raus aus dem Ozean. Das macht den Ozean leer. Und dann hast du aber an deiner Hand und an deinen Füßen so Düsen, die das wieder rausdrüsen. Ja. Und dann kannst du damit quasi über dem Wasser schweben. Also auf Wasser gehen. Ja, also die Wassermobilität ist massiv gestiegen, scheint es eben. Es will halt nur einfach kein Mensch auf dem Wasser sein. Ja, und ich will jetzt halt mit meinen massiven Mitteln, die mir finanziell zur Verfügung stehen, die will ich einfach, also mit meinem ganzen Sketchgeld, mit meinem ganzen Witzegeld, das will ich auch die Leute haben. Haut mal auf Patreon was raus. Apropos. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist gut. Boosted Board. Ich bin sehr gespannt. Boosted. Ich freue mich auf viele Vlogs und viele Snaps von dir auf deinem Longboard, wie du mit einem Starbucks in der Hand durch die Gegend fährst, durch Köln fährst. Die Ehrenfeld in meiner leicht zu kleinen Hose. Ja. Ach, cool. Ah, das wird ein Traum. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Und ich finde, es ist auch, ich habe das so stolz im Büro erzählt und es ist ein massiver Shitstorm auf mich eingeprasselt, womit ich nicht so gerechnet hätte. Habe ich ein bisschen. Ich kann mir das genauso vorstellen. Du läufst so mit deinem Schulranzen zur Arbeit und denkst, ach, heute erzähle ich meinen Freunden, dass ich mir ein Boosted-Board vorbestellt habe für allein schon $100. Nein, das ist fließt ja in das Geld rein, das verstehst du. Ja, aber das heißt, du hast schon $100 gezahlt. Ja, aber das kriege ich ja zurück, wenn ich es nicht mehr will. Ja, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, dann werden alle gucken und die Praktikantin wird mich toll angucken und denken, oh, kann ich auch mal mitfahren? Und dann sagst du es in der Arbeit und alle so, Alter, Stefan, du bist so beschissen einfach. Du lernst auch nicht dazu aus deinen Fehlern. Hass. Ja, finde ich auch cool. Ja, aber im Gegensatz zu dem ersten, was ich mir aus China irgendwo bestellt habe, bislang ist nicht erwiesen, dass es in die Luft fliegen könnte. Ja. Also das, in der Hinsicht mache ich mir schon mal einen Fortschritt. Gesundheitstechnisch. Es könnte sich nur mit dem WLAN von irgendjemandem beifahrenden WG verbinden und dann komplett durchdrehen. Ja, und dann ist die Bremse halt einfach nicht mehr okay. Die Bremse halt für dich. Oder du verbindest dich aus Versehen mit dem Board von dem anderen. Das war bei dem Vorgängermodell tatsächlich ein Problem, dass man, wenn man parallel gefahren ist und man hat Gas gegeben, einfach neben dir durch die Decke gegangen ist. Der kreativste Mord seit langem einfach. Ey, echt nicht schlecht. Schreib da mal einen Roman. Du wärst ein guter Mörder, glaube ich. Vielleicht bin ich schon. Nee, das würde nie kein Mörder sagen. Vielleicht. Vielleicht glaubst du aber auch nur, dass er es nicht sagen würde, deswegen sagst du es. Der beste Mörder ist der nicht weiß, dass er ein Mörder ist. Oh. Oder der glaubt, er würde damit was Gutes tun. Hast du irgendwelche Serientipps zu empfehlen? Black Mirror. Sehr gut momentan. Ja. Schauen gleich auch alle gerade an. Ja, erste Staffel sehr gut, die anderen beiden sind auch noch gut, aber nicht mehr so gut wie die erste. Also wenn ihr wenig Zeit habt, dann gebt euch schön die erste Staffel und hört dann auf. Aber wenn ihr sagt, finde ich ganz so cool, dass ich auch mittelmäßige davon nochmal cool fände, schaut weiter. Ja, ich habe jetzt Westworld angefangen, wo man sich auch fragt, das ist mir so ein Mindfuck 1000 Meter Ebenen Inception-Ding, wo man sich ein bisschen fragt, was ist im Hause Nolan, das ist von dem Bruder von Christopher Nolan, eigentlich falsch gelaufen, dass sie so besessen darauf sind, auf so Zeugs. Ja, wie muss man sich das Weihnachtsessen bei Nolans vorstellen? Das ist eine Weihnachtsgans. Oder drin ist eine Weihnachtsgans, in der eine Weihnachtsgans. Und darin Joseph Gordon-Levitt. Ding, ding, ding. Mit einem Kreisel im Mund, der aufhört zu kreiseln. Klingt wie ein toller Sketch. Wahrscheinlich seht ihr den bald, weil wir haben keine Ideen mehr. Nichts. Everything is a sketch. Ja. Schaut mal rein, was wir gerade so machen. Schaut mal rein. Gut, Stefan. War es das schon eine Stunde? Nö. Lass mal eine Stunde voll machen. Ach ja. Lass mal genau eine Stunde machen. Ich muss mal aber los schon langsam. Das ist nicht okay. Du kannst dich erst für Patreon werben und dann sagen, ich muss eigentlich los. 4 Minuten später, ich habe keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. Lass die Spacken spenden. Wir haben übrigens von den angekündigten 100 T-Shirts, die wir verkaufen müssen, bevor neue Designs auf den Markt kommen, schon 0 verkauft. Also bleibt dran, Leute. Aber vielen Dank schon, Andi. Eng. Ja, Andi, vielen Dank. 0. Auf jeden Fall. Leute. Schon eine gute Sache. Tropical Island. Nee. Ich werde dir nicht ein. Auch jetzt mit dem neuen Programm weiß ich gar nicht. Ach ja, gut. Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island. Ja, das ist alles Neue in der Welt. Was gibt's Neues? Pietro und Sarah haben sich getrennt. Nein. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Weißt du, wen ich auch gestern auf dem Comedy-Preis gesehen habe? Menderes. Ja! Diesen Typen von Dschungelcamp, wo man sich ja damals alle dachten so, boah, krass, der ist ja nur berühmt und will's schaffen und macht irgendwas. Und dann dachte man sich ja mal so, ah, okay, reicht das denn, alleine berühmt sein und der Wunsch, berühmt zu sein? Ja. So, ist es die nächste Daniela Katzenberger, ist es die neue Kim Kardashian? Gestern haben wir auf dem Promedy-Preis gesehen. Promedy-Kreis. Wie er einfach rumstand und irgendwie dann von so einem Starbucks-Typen verwechselt wurde. Ja, vielleicht hat es nicht ganz geklappt mit der Karriere, aber freut euch mal auf Folge 82. Wie lustig wäre es eigentlich, wenn man Comedy-Preis nur so Instrumental-Musik, so lustige Musik laufen würde. So. Und dann dazu irgendwie GEMA. So sind die aus meinen Zahn so jived. Ach Gott, ey. Scheiße Wörter. Horrorclowns bevölkern die Welt. Oh nein, was machen wir denn da? Ja, Florentin, du musst aber auch an Topic Island partizipieren. Ja, interessiert mich aber nicht. Nichts, was aktuell passiert? Nein? Ja, mach mal weiter. Ich will gucken, was hier noch so neu ist. Ach ja, gestern sind Menschen gestorben in einer Wildwasserachterbahn. Die wurden. Okay, und dann? Nee, die sind also auf dieser auf diesem, wo man so langsam, diesen runden Booten, wo man eine tolle Zeit hat drin, wenn man nicht gerade stirbt. Die für Fun stehen eigentlich, wenn nichts. Warum sterben so viele Menschen bei so tollen Sachen? Ist immer, aber ist der schönste Tod, während man Spaß hat. Tod! Und dann sind die auf dieser Transportband, dieses große Kassenband, wo man quasi wie Waren durch den Spaßpark gezogen wird. Ja. Das hat sich irgendwie verheddert, was ich auch nicht ganz verstehe. Und ist dann umgekippt, hat zwei Leute sofort getötet und zwei Leute zerquetscht. Zwei getötet, drei geköpft. Natürlich schlechte. Aber haben überlebt. Seltsamer Mann. Glücklicherweise, ja. Kann man. Ja, und das ist aber schon irgendwie krank, aber auch ganz. Sorry, aber ich fand es irgendwie ein bisschen lustig. Ja, ich fand's auch lustig. Waren auch keine jungen Leute, also waren nur ältere. Okay, dann ist ja gut. Dann passt das, ja. Ja, das war's von mir. Topical Island. Das war's aus der Topical Island Redaktion. Gut, vielen Dank an die Topical Island Redaktion. Musik aus! Findest du nicht auch, dass Saftgläser im Hotel immer ein bisschen zu klein sind? Kommt jetzt dein Stand-up oder was? Oder was? Man kann aber auch nicht normal anfangen mit Stand-up, ne? Man muss immer so eine seltsame rhetorische Frage stellen. Findest du nicht, dass Saftgläser im Hotel, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, was du denn meinst. Saftgläser? Das ist eine sehr spezielle Frage. Der Minibar dann oder was? Der schlechteste Comedian der Welt, der so ganz schlechte rhetorische Fragen am Anfang stellt, wo alle so auch keine wirkliche Meinung zu haben. Normalerweise wird ja ein Comedian immer so eine rhetorische Frage am Anfang stellen, alle sagen, ja, klar, klar, aber bei mir immer alle so, keine Ahnung. Saftgläser im Hotel klein sind. Puh, ich bin auf die Punchline gespannt, mein Lieber. Nee, gibt's nicht, ich bin einfach die. Nee, weiß nicht, ich habe das in meinem Gag-Dokument gefunden. Ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint war. Vorher natürlich, ich hasse Frank Elsner. Notizen. Ich habe mal auch. Habe ich schon mal erzählt. Nee, was denn? Nee, habe ich schon mal erzählt. Aber vielleicht kommen wir da auf was Neues. Ich hatte mal so einen kleinen Taschenrechner, computerähnliches Ding, also wirklich ganz alt, ganz klein, wo man so Sachen abspeichern konnte, wo man auch so eine große Tastatur hatte. Und da konnte man so Rechenoperationen machen, aber man konnte auch Sachen eintippen. Also wirklich so ein, stellt euch wie einen Taschenrechner vor, der noch ein Level drüber ist. So zwischen Taschenrechner und Tamagotchi. Noch nicht ganz bewusst sein, aber auch mehr als ein Taschenrechner. Und da konnte man auch so Notizen abspeichern. Und da konnte man auch Notizen abspeichern, die man mit einem Passwort schützt. Und das habe ich gemacht, habe ich mir ein Passwort ausgedacht. Und die einzige Notiz, die ich gespeichert habe, war das Mädchen, in das ich damals verknallt war, zu der Zeit, habe ich mir aufgeschrieben. Damit du den Namen nicht vergisst. Ja, damit ich das Mädchen nicht vergesse. Das die ganze Zeit. Damit ich das nicht vergesse. Das wo ich mir auch denke, was war die Logik dahinter? Wo ich dann so, fuck, wen bin ich damals verknallt? Ich muss kurz nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr. Humpty Dumpty 99. Das größte Problem, du wirst dich niemals bekommen. Laura, ja, jetzt haben wir es wieder. Alles klar. Ich habe damals, war ich ein großer TV-Total-Fan, als ich noch kleiner war. Und da habe ich mir mal irgendwann dieses Nippleboard gebaut. Mit diese vielen Knöpfe, wo man raufdrücken konnte. Ach Gott, ey. Ehrlich? Als ich ganz klein war, ich versuche es nochmal zu bringen und gucken, ob dir eine bessere Punchline einfällt. Als ich ganz klein war, war ich ein riesen TV-Total-Fan, hab mir dann dieses Nippleboard gebaut, was er hat. Aus deiner Mutter? Ja. Und dann kann man da diese Knöpfe und draufdrücken und dann kommt Dad und dann kommt ein lustiger Ausschnitt. Ja. Und ich dachte immer, wie cool wäre es, wenn Freunde da sind bei mir. Und dann sitze ich immer am Schreibtisch und die sitzen dann auch auf dem Bett oder so. Und dann redet man casual, hey, hast du Laura gestern gesehen? Hey, so, ganz schön groß geworden. Und klassischer Men-Boys-Talk. Ich hab keine. Die ist aber ganz schön groß geworden. Die ist locker 2 Zentimeter gewachsen in den letzten Jahren. In den Sommerferien. Keine Ahnung, was man gesagt hat. Und dann dachte ich mir, wie cool wäre es denn, wenn ich dann im Gespräch einfach mal so einfließen lassen könnte, wie Raab das immer macht, mit seinen coolen Nippeln. Da habe ich extrem viel Arbeit reingesteckt, mir das zu programmieren. Und habe dann auch so ein bisschen wirklich rumgetüftelt, mit viel also angelesen, also Programmierwillen. Und dann habe ich das auch einigermaßen gut hinbekommen. Aber es war dermaßen gescheitert, weil die Technik aber damals auch nicht, ich glaube, es war relativ gut durchdacht auch. Da ist aber ein Delay, oder was? Ja, die Technik war so furchtbar, dass es einen massiven Delay hatte. Und dann auch im Gespräch, dann irgendwann habe ich das so diesen Eier, wir brauchen Eier, ja. Kann dann einfach viel zu spät, so auch beim nächsten Thema schon lange, wo alle dachten, das ist ein riesen Trottel geworden. Und das, aber da dachte ich auch so, da war ich zum ersten Mal bewusst, dass die Technik noch nicht so weit ist, wie mein für Geist. Dich, um mich zu einem halbwegs sozial akzeptablen Mensch zu machen, braucht das einfach noch ein paar Jahre. Nee, das hat nicht funktioniert, aber fällt mir gerade. Wir haben ja letztens auch deinen alten YouTube-Account entdeckt, den du als Kind hattest, wo du als Kind Werbungen, die du lustig fandest, auf YouTube hochgeladen hast. Was massiv illegal ist eigentlich, oder? Ja. Ich habe Ford-Werbungen hochgeladen zum Beispiel. Ich weiß noch, eine Ford-Werbung, da wurde so ein Vogel abgeschossen, fand ich tierisch lustig als Kind. Hab das dann fing es so an, dass man Klicks gesammelt hat auf MyVideo, auf Clipfish und auf YouTube. Und da habe ich einfach mir einen Account gemacht und habe, glaube ich, 2 Werbungen hochgeladen und habe dann so 113 Klicks bekommen. Fand das toll. Mir ging es schon immer nur um den Erfolg, nie um das Produkt. Ja. Und auch das von mir ist eine Eigenleistung. Fuck it, ich wollte einfach die Klicks haben. Ja, nicht schlecht. Und den Kanal kann man heute noch finden. Und wer den findet, kriegt ein Shirt von Gästeliste Geisterbahn gratis von uns. Von dem Geld, von denen. Ja, klar. Ja, cool. Vielen Dank an dich, Claudine Will. Ja, gern geschehen. Vielen Dank an dich, Stefan Tietze. Schön, dass du da warst. Nächste Woche haben wir was ganz Fantastisches für euch vorbereitet für Folge 80. 80 Folgen haben wir schon gemacht. Ich bin genau Folge 88. Stück. Das wird richtig fantastisch. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, kommt gut in das Wochenende und kommt gut durch den Stau. Ist ja Ferienende oder Anfang. Keine Ahnung. Vielleicht auch keine Ahnung. Immer Regenschirm und mach's gut. Bis dahin. Ciao.